sehr verehrten Anwesenden, ebenso scharf sind die Angriffe zu verurteilen, die sich jetzt wieder gegen die Gewerkschaften richten, gegen sie erhoben werden, weil die Gewerkschaften sich gegen die neuen Lohnkürzungen, die in der Notverordnung vorgesehen sind, zur Wehr setzen. Man behauptet, dass die Gewerkschaften schuld daran seien, wenn aufgrund der Notverordnungen bisher nicht mehr Arbeitslose wieder in Arbeit gebracht werden können. Man warnt uns in der Presse, uns nicht im Gegensatz zu den Arbeitslosen zu setzen. Man wirft uns vor, dass wir es verhindern, Arbeitslose wieder in Arbeit zu bringen. Es widerspricht mir fast, aber ich muss es doch hier sagen, dass niemand in Deutschland ein größeres Interesse haben kann daran, dass Arbeitslose wieder in Arbeit gebracht werden, als die Vertreter der Gewerkschaften. Niemand in Deutschland, mehr wie wir. Warum? Unter den Millionen Arbeitslosen sind doch rund 2 Millionen unserer Mitglieder. Die Verbände aus den Baugewerben zählen in ihren Reihen unter ihren Mitgliedern nur noch 20%, die noch Arbeit haben. 80% sind, wer weiß wie lange schon, arbeitslos. Nicht nur bei den Maurern, bei den Zimmerern, bei den Malern. In all den Verbänden, die mit dem Baugewerbe zusammenhängen. Im Holzgewerbe sind 70% voll arbeitslos. Und 10% arbeiten noch mit verkürzter Arbeitszeit. Also auch nur noch 20%, die noch voll beschäftigt sind. In der Metallindustrie sind 50% der Mitglieder voll arbeitslos. Und 30% arbeiten verkürzt. Im Bekleidungsgewerbe genau ebenso. 50% ganz arbeitslos und 30% verkürzt. Alle Verbände zusammengenommen sind 45% arbeitslos. 22% arbeiten verkürzt. Sodass nur noch ein Drittel unserer Mitglieder voll beschäftigt ist. Und da will man sagen, wir hätten kein Interesse daran, dass die Arbeitslosen wieder in Arbeit gebracht werden.